gute Nacht und warte, dass endlich der Tag erwacht. Denn ich weiß, ja, ich weiß, das Leben wird schön, weil morgen wir uns wiedersehen. Ich gehe durch die Straßen um Mitternacht und warte, dass endlich der Tag erwacht. Denn die Zeit hast du geschrieben, ich komme wieder, weil wir uns lieben. Ja, die Zeit war so lang und leer ohne dich, doch jetzt weiß ich es, du liebst mich. Und dann am Bahnhof werden wir stehen. Du wirst mich küssen und ich werd wissen, du wirst nie mehr, nie mehr von mir gehen. Ich geh durch die Straßen um Mitternacht und warte, dass endlich der Tag erwacht. Denn ich weiß, ja, ich weiß, das Leben wird schön, weil morgen wir uns wiedersehen. Ich gehe durch die Straßen um Mitternacht und warte, die Zeit.